Erster König Nebukadnezar ließ eine goldene Statue bauen, die sehr hoch und breit war, und stellte sie in der Ebene von Dura auf. Zweiter danach rief der König alle wichtigen Beamten und Richter der Provinz zusammen, damit sie zur Einweihung der Statue kamen. Dritter die Beamten versammelten sich vor der Statue, die der König aufgestellt hatte, um an der feierlichen Einweihung teilzunehmen. Vierter ein Herold rief laut aus, dass alle Völker und Nationen den Befehl des Königs hören sollten. Fünfter sobald die Musik von verschiedenen Instrumenten ertönte, mussten sich alle Menschen niederwerfen und die goldene Statue anbeten. Sechster wer sich jedoch nicht niederwarf und die Statue nicht anbetete, sollte sofort in einen brennenden Ofen geworfen werden. Siebter als die Musik begann, warfen sich deshalb alle Menschen vor der Statue nieder, weil sie den Befehl des Königs befolgten. Achter kurz darauf traten einige Männer vor den König und beschuldigten die Juden, den Befehl missachtet zu haben. Neunter sie begrüßten den König höflich und wünschten ihm, dass er für immer leben möge. Zehnter sie erinnerten ihn daran, dass er befohlen hatte, die Statue anzubeten, sobald die Musik der Instrumente zu hören sei. Elfter außerdem sollte jeder, der sich nicht niederwarf, zur Strafe in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Zwölfter sie berichteten, dass Sadrach, Mesach und Abednego den Befehl ignorierten und weder die Götter noch die Statue verehrten. 13. Nebukadnezar wurde sehr wütend und befahl, die drei Männer sofort zu ihm zu bringen, damit er sie befragen konnte. 14. Er fragte sie direkt, ob es wahr sei, dass sie seine Götter nicht verehrten und die goldene Statue nicht anbeteten. 15. Er bot ihnen eine letzte Chance an, doch er drohte ihnen auch mit dem Tod im Feuer, falls sie sich erneut weigerten. 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten dem König, dass sie sich für ihre Entscheidung nicht vor ihm rechtfertigen müssten. 17. Sie sagten, dass ihr Gott sie aus dem Feuer und aus der Gewalt des Königs retten könne, wenn er es wolle. 18. Selbst wenn er sie nicht rettete, sollte der König wissen, dass sie die goldene Statue niemals anbeten würden. 19. Der König war so zornig über diese Antwort, dass er befahl, den Ofen 7-mal stärker zu heizen als gewöhnlich. 20. Er befahl seinen stärksten Soldaten, die drei Männer fest zu fesseln und sie in den glühenden Ofen zu werfen. 21. Die Männer wurden mit ihrer gesamten Kleidung gefesselt und sofort mitten in die Flammen des Ofens geworfen. 22. Weil der Ofen auf Befehl des Königs extrem heiß war, starben die Soldaten, die drei Männer zum Feuer brachten. 23. Sadrach, Mesach und Abednego fielen gefesselt in den Ofen, während die Flammen um sie herum loderten. 24. Plötzlich erschrak der König und fragte seine Berater, ob sie nicht nur drei Männer gefesselt ins Feuer geworfen hätten. 25. Er sah jedoch vier Männer, die frei und unverletzt im Feuer herumliefen, und der vierte sah aus wie ein göttliches Wesen. 26. Nebukadnezar ging zur Öffnung des Ofens und rief die Diener des höchsten Gottes dazu auf, herauszukommen. 27. Alle Beamten sahen, dass das Feuer ihnen nichts angetan hatte, da weder ihre Haare noch ihre Kleider verbrannt waren. 28. Der König lobte den Gott der drei Männer, weil er seinen Engel gesandt und seine treuen Diener gerettet hatte. 29. Er befahl, dass niemand schlecht über diesen Gott reden dürfe, da kein anderer Gott die Menschen so retten könne. 30. Danach beförderte der König Sadrach, Mesach und Abednego zu noch höheren Stellungen in der Provinz Babel. 31. König Nebukadnezar schrieb eine Botschaft an alle Völker der Erde und wünschte ihnen Frieden und Wohlergehen. 32. Er wollte unbedingt von den Zeichen und Wundern berichten, die der höchste Gott an ihm getan hatte. 33. Er lobte die Größe Gottes, dessen Reich ewig ist und dessen Herrschaft für alle Generationen bestehen bleibt.